von Jakob von Hoddis, 1911. Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, in allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei, und an den Küsten liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Bei aller scheinbaren Nonchalance meinem Schreiben gegenüber bekomme ich manchmal einen Schreck. Was soll ich tun, wenn zum Beispiel dieser oder jener wiederum unzureichend gesicherte Text verloren ginge, weil er plötzlich gelöscht wäre? Eine Höllenangst, die einzige sichtbare Spur von 40 oder mehr Tagen, einer kurzen Zeitspanne, die doch durchtränkt ist vom Ganzen. Schreibend erschaffe ich meinen Geistkörper. Den Begriff prägte Rudolf Steiner in Theosophie, Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung, 1904. Ansonsten bleibt nichts. Die Publikationen, okay, die haben mit mir jetzt nicht mehr viel zu tun. Schade um das viele Papier. Ein paar CDs mit Vorgelesenem für Esther, Fotos, die Filme, die wir für Kea und für Lothar gemacht haben, das Haus, das Che. Leider glaube ich nicht an ein weiter existierendes Ich, welches sich das Hinterlassene dann von oben oder von wo auch immer betrachtet. Vorbei. Es gibt bekanntlich nur immer den gegenwärtigen Moment, den vollen Klang, in dem alles schwingt, was war, und der antönt, was sein wird. Verse aus- und einatmend, das ungewisse Leuchten der Ewigkeit. Was soll denn noch sein jenseits des Imaginären? Verdauung und Herzschlag, schmerzende Füße, verhornte Zehen und mein Auge, mein Auge.